Radio Kiepenkerl. Bürgerfunk. Die folgende Sendung ist kein redaktioneller Beitrag. Verantwortlich für Form, Inhalt und Musik ist die jeweils produzierende Gruppe. Herzlich willkommen. Hier ist das Radio AFG aus dem Studio der Anne-Frank-Gesamtschule in Havixbeck. Ich freue mich heute auf eine tolle Stunde, denn wir haben heute einen tollen Gast im Studio, und zwar Julius Wierling. Hallo. Am Mikrofon ist Evan Lütke und jetzt gibt es erstmal Musik. Das war es jetzt erstmal mit der Musik. Hier ist das Radio AFG. Und zwar haben wir heute einen Gast im Studio, den Julius Wierling. Hallo. Julius, du kommst ja aus Rooksel. Ja. Und was kannst du so zu Havixbeck sagen? Was ist dein Favorit, Rooksel oder Havixbeck? Ich finde Havixbeck schöner, da Rooksel nicht so einen schönen, ausgeprägten Ortskern hat. Stars. dust. I wanna die in your arms. Oh, oh, oh. 'Cause you get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. Oh. Das war's erstmal mit der Musik. Hier ist das Radio AFG aus dem Schul der Anne-Frank-Gesamtschule in Havixbeck. Mit einem interessanten Gast, den wir nun vorstellen. Wie ist dein Name? Mein Name ist Jan Julius Wierling. Dein Alter? Ich bin 15 Jahre alt. Wie groß bist du? Ich bin 1,81. Deine Haarfarbe? Ich bin blond. Was hast du für Interessen in deiner Freizeit? In meiner Freizeit gehe ich zur Jugendfeuerwehr, treffe mich mit Freunden, fahre Mofa und betreibe Modellbau. Haben Sie ein Lieblingsessen? Döner. Was magst du überhaupt nicht? Aufdringliche Menschen. Hast du ein Lebensmotto? Nein. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we go next. Chasing is the sunset. Got my mind on you. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Doesn't matter, no. If there's a moment when it's perfect, we'll cover our names as the sun goes down. Hey. As the sun goes down. Hey, as the sun goes down. As the sun goes down. expect, but they keep asking where we go next. Oh, we're chasing is the sunset. Come on, mind on you. Doesn't matter where we are. Cover me as the sun goes down. Hey, as the sun goes down. Hey, just why? Hey, hey, hey, oh! Come on, come on, come on! Hier ist das Radio AFG aus dem Studio der Anne Frank Gesamtschule in Havixbeck. Als Gast heute im Studio haben wir Julius Wierling. Julius, du bist ja zurzeit noch Schüler. Ja. In welcher Klasse bist du zurzeit? Ich besuche momentan die 10. Klasse. Welchen Abschluss schläfst du denn zurzeit an? Ich kriege im Moment den Realschulabschluss. Hat sich eigentlich dein Alltag, seitdem du Mofa fährst, verändert? Ja, mein Weg zur Schule ist kürzer geworden, so um etwa 20 Minuten, dadurch, dass ich nicht mehr mit dem Schulbus fahren muss. Okay. Und wie bist du eigentlich dazu gekommen, Mofa zu fahren? Mofa fahren wollte ich eigentlich schon von klein auf an, aber so richtig motiviert worden, bin ich erst durch meine Kumpels. Okay. Und warst du schon als Kind so, dass du Mofa fahren wolltest? Ja, ich wollte eigentlich schon immer Mofa fahren, dadurch, dass mein Vater mir auch seine Geschichten vom Mofa fahren immer erzählt hat. Und das fand ich sehr schön. Okay. Hat denn dein Vater immer noch eine Mofa? Mein Vater hatte immer eine Mofa, ja. Okay. Haben sich dann zum Beispiel Situationen im Alltag, also jetzt abgesehen der Schule, verändert durch das Mofa-Fahren? Also ist es leichter geworden oder schwieriger? Nee, durch das Mofa-Fahren ist eigentlich alles leichter geworden, dadurch, dass ich jetzt sehr unabhängig bin und auch immer, also nicht mehr fragen muss, ob mich jemand irgendwo hinbringen kann oder so. Okay. Und was hast du denn für eine Mofa? Ich habe einen Mofa-Roller. Das ist ein Piaggio Zip 4 von 1999. So hot to sleep. I got the sheets on the floor, nothing on me. And I can't take it no more, so 100 degrees. mich lang nicht mehr so angesehen. Hab viel zu oft versucht, uns zu verstehen. Die Augen treffen sich, der Wein ist schon halb leer. Oh, ich weiß ganz genau, was du grad denkst. Der Zug ist abgefahren, die Zeit verschenkt. Fühlt sich so richtig an, doch ist so falsch. Und immer wenn es Zeit wär zu gehen, vergess ich, was mal war und bleibe stehen. Das Herz sagt bleib, der Kopf schreit geh. Herz über Kopf. Immer noch wie früher. Und du tanzt genau wie früher. Die Augen treffen sich, der Raum ist schon halb leer. Haben uns so oft gesagt, es geht nicht mehr. Das war am Anfang schwer, doch jetzt viel mehr. Musik ist aus und du kommst immer näher. Pass ich den Moment und bleibe stehen. Das Herz sagt, bleib, der Kopf schreit, geh. Herz über Kopf. Und immer wenn es Zeit wird zu gehen, verpass ich den Moment und bleibe stehen. Das Herz sagt, bleib, der Kopf schreit, geh. Herz über Kopf. Herz über Kopf. Herz über Kopf. Lass ich dich immer noch nicht gehen. Lass ich dich immer noch nicht gehen. Auch wenn es längst Zeit wäre zu gehen. Du hast erzählt, dass dein Vater Mofas hat, ne? Und dass er als Kind schon mit dir Mofa gefahren ist. Was hat er denn für Mofas? Ja, mein Vater hat zuerst, seitdem er 15 war, eine Piaggio Ciao. Dann, als er 16 war und den größeren Führerschein hatte, also für 50 km, hatte er eine Kreidler Florette RS. Die hat er behalten. Dann kam später noch eine Schwalbe dazu, eine NSU Quickly und noch eine NSU Quick. Also alles sehr alte Mopeds. I was a liar, I gave into the fire. I know I should have fought it, at least I'm being honest. Feel like a failure, cause I know that I failed you. I should have done you better, cause you don't wanna lie. I'm Hier ist das Radio AFG aus dem Studio der Anfang Gesamtschule Havixbeck. Und zwar haben wir heute einen Gast im Studio, Julius Wehling, ein leidenschaftlicher Mofa-Fahrer. Julius, wie lange fährst du denn Roller bzw. Mofa? Ich fahre jetzt seit ungefähr einem halben Jahr Roller. Hast du auch Freunde oder Bekannte, die Mofa fahren? Ich habe einige Freunde, die Mofa fahren. Mit denen unternehme ich auch in der Freizeit sehr viel, vor allem im Sommer, da ja dann gutes Wetter ist und man dann auch schön fahren kann. Was sind so typische Situationen, die beim Mofa-Fahren entstehen? Das meiste ist, dass man von Autofahren übersehen wird oder dass die einen einfach ganz dreist sehr knapp überholen. Was gefällt dir denn beim Rollerfahren am besten? Ja, halt das Gefühl der Freiheit. Ich denke mal, das ist so ungefähr, man kann das mit dem Motorradfahren vergleichen. Gibt es besondere Verpflichtungen oder Aufgaben, die du nicht so gerne machst beim Mofa-Fahren? Eigentlich mag ich das Mofa-Fahren sehr gerne, auch das Pflegen vom Roller und die Wartung. Was ist mit dem Tanken? Ja, das Tanken geht halt ins Geld, aber das ist halt so, wenn man eine Leidenschaft hat. Verändert eigentlich die Mofa-Prüfbescheinigung irgendwelche Dinge beim normalen PKW-Führerschein? Die Mofa-Prüfbescheinigung bewirkt nichts Besonderes. Okay. Wie sieht es eigentlich mit dem Winter aus? Weil im Winter ist es ja rutschig, überall liegt Schnee, schlechte Fahrbahn. Ja, im Winter ist das so, ich habe auf meinem Roller sehr grobstollige Reifen, deswegen kann ich meistens noch fahren, wenn es jetzt nicht unter 0 Grad ist, also wenn es nicht alles gefroren ist, aber damit das Risiko zu hoch ist, fahre ich im Winter sehr selten. In diesem Haus, wo ich wohne, hier ist alles so gewohnt, so zum Kotzen vertraut. Mann, jeder Tag ist so gleich, ich zieh Runden durch meinen Teich. Ich will nur noch hier raus. Ich brauch mehr Platz zum frischen Wind. Ich muss schnell woanders hin, sonst wachs ich hier fest. Ich mach nen Kopfsprung durch die Tür. Ich lass alles hinter mir. Hab was Großes im Visier. Ich komm nie zurück zu mir. Es gibt nichts, was mich hält. Au revoir. Vergesst, wer ich war. Vergesst meinen Namen. Es wird nie mehr sein, wie es war. Ich bin weg, oh. Ich hab meine Sachen gepackt, ich hau rein. Sonst wird das für mich immer nur dieser Traum bleiben. Ich brauch Freiheit, ich geh auf Reisen. Ich mach alles das, was ich verpasst hab. Fahr mit nem Gummiboot bis nach Alaska. Ich spring in Singapur in das kalte Wasser. Ich such das Weite und dann tank ich neue Kraft da. Ich seh Orte, von denen andere nie hörten. Ich fühl mich wie Humboldt oder Steve Irwin. Ich setz mich im Dschungel auf den Maya-Thron. Auf den Spuren von Messner, Indiana Jones. Der Phönix macht jetzt einen Abflug. Au revoir, meine Freunde, macht's gut. Ich sag dem alten Leben Tschüss, Affe, Todklappe zu. Wie die Kinder in Indien, ich mach's es zu. Es gibt nichts, was mich hält. Au revoir. Vergesst, wer ich war. Vergesst meinen Namen. Es wird nie mehr sein, wie es war. Ich bin weg, oh.

Always Radio auf G aus dem Studio der Anne Frank Gesamtschule in Havixbeck. Wir haben heute einen Gast und zwar Julius Willing. Hallo. Die Leute interessiert es bestimmt, was es für Kosten gibt, also wie viel ein Mofa kostet. Ja, ein Mofa ist halt ganz abhängig von dem Zustand. Man kann natürlich auch Gebrauchte kaufen auf Online-Portalen, die aber nicht so vorteilhaft ist, wenn man sich nicht mit Mofas auskennt bzw. nicht erfahren ist. Deswegen rate ich auch jedem, der sich damit nicht so viel beschäftigt, eher zum Händler zu gehen. Aha. Und was sind die Voraussetzungen für einen guten Mofa? Ja, da spezielle Voraussetzungen ist einfach, dass das gut läuft oder so. Also wenn man sich damit auskennt, weiß man auch, was man da hat. Also es muss gut laufen und muss wahrscheinlich auch irgendwie hohe Qualität wahrscheinlich Standards haben, oder? Ja, es gibt jetzt nicht so besondere Standards. Es ist halt so, wie gesagt schon, es gibt halt welche ältere Gebrauchte, die man online kaufen kann oder halt neue vom Händler. Mhm. Und wo kann man die denn kaufen? Ja, kaufen im Online-Portal, zum Beispiel auf eBay oder halt so beim Händler. Es gibt ja spezielle Motorradhändler. Und unterscheidet sich der Preis vom Händler bis zu eBay? Ja, der Preis ist natürlich anders. Ist halt auch der Zustand, wenn man beim Händler, die haben meistens nur neue Zweiräder da. Die beginnen so ungefähr ab 1.000 Euro oder 1.500 Euro. Auf eBay kriegt man die natürlich billiger, aber halt da ist der Zustand nicht mehr so gut. Okay. Und gibt es denn noch sehr viele deutsche Fabrikate? In Deutschland werden, soweit wie ich weiß, keine mehr hergestellt. Früher gab es das mal. So wie Herkules oder Simson kam aus Deutschland. Das war aber eher zu der Zeit von der DDR. Die wurden dann auch zum Ende der DDR alle eingestellt. Okay, ja, ich habe auch gehört, das waren auch angeblich sehr weit verbreitete Modelle. Ja. Würdest du denn besser ein deutsches Fabrikat oder ein ausländisches Fabrikat kaufen? Die Sache ist halt, wie gesagt, in Deutschland werden keine mehr hergestellt. Man kann natürlich restaurierte alte Mofas kaufen. Die sind dann aber wieder teurer, wie wenn man ein neues ausländisches Modell kauft. Und was ist denn der Unterhalt, also Kosten mit den Steuern, Benzin, dies und das? Eigentlich beim Mofa kauft man einmal im Jahr ein Kennzeichen für um die 100 Euro. Dann ist man damit versichert und alles. Steuern gibt's fürs Mofa nicht. Dann bleibt halt das Tanken. Meistens kostet es, wenn man das Mofa volltankt, so um die 10 Euro. Und dann halt noch das Öl. Aber das bei guten Mofas, die verbrauchen dann halt nicht so viel Öl. Also Julius, das war es ja heute schon im Studio des Radio AFG. Ich bedanke mich bei dir, dass du unsere Fragen beantwortet hast. Und ja, ich wünsche dir auch noch eine schöne Rückfahrt. Danke. Und alles Gute. Ja, danke für die Einladung. Das war es dann auch schon wieder für heute aus dem Studio der Anne Frank Gesamtschule Havixbeck. Am Mikrofon war Devin, unser Gast heute Julius Wehrling, an der Technik saßen Max und Simon. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und bis bald. Follow the Moskwa down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. That we could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. Children of tomorrow. of change blown straight into the face of time. Like a storm wind, then we ring the freedom bell.